Die spirituelle Stunde. Eine Sendung mit Gabi Fichte. Wer sind wir? Wo waren wir einst? Irrfahrten in das Unbekannte und das Bekannte. Der Geist eins mit der Seele in spiritueller Verbundenheit. Interessant ist, dass die moderne Wissenschaft, allen voran die Physik, in den letzten Jahrzehnten immer näher sich an das esoterische Weltbild herangetastet hat. Taking a deep breath. Connecting with all the Taurus energy. Diese Zwiebelschalen aus Ängsten alles im Wesen. Ganz tief gibt es diesen Kern der Freiheit, diesen Kern der Kraft der bedingungslosen Liebe, die in uns installiert ist. These experiences, the color orange, for example, right now, the color orange is not made up of atoms. It's something else. It's a perception. In unserer Vergangenheit, in der Jahrtausende zurückliegt, stimmt definitiv etwas nicht. Und ich ärgere mich darüber. Ich ärgere mich darüber, weil sich niemand anders darüber zu ärgern scheint. Jeshtarajam Brahmano Brahmanaspatana Shrimvam Bhrutivisidasadhanam Om Gananam Paranapadam. Heute Autorengespräch und Buchvorstellung mit Edwin Sexty. Ja, herzlich willkommen in der spirituellen Stunde mit Gabi Fichte in der Moderation. Und wie bereits angekündigt, haben wir heute den Autor und Lebemann Edwin Sexty im Gespräch. Er wird sein neues Buch vorstellen. Dieses heißt Im transkonjugativen Kosmos. Der Weg zum Selbst durch angewandte Spiegeltechnik. Willkommen im Studio, Edwin Sexty. Hallo. Hallo, Gabi. It's a pleasure to be here once again. The serenity of this environment. It's supremely nice to be here once again, Gabi. Thank you. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich möchte noch einmal darauf hinweisen, dass diese Sendung heute bilingual stattfinden wird, also eben auf Deutsch und auf Englisch. Falls Sie sich noch einmal informieren möchten über den englischen Inhalt, werde ich gerne noch mal eine Übersetzung anbieten im Nachhinein. But for now, welcome, Mr. Sexty, or can I call you Edwin? Well, I think we're friendly enough that Mr. is okay, although I do find Mr. a bit old world and a bit static. I'm a fluid man, name me as you will. Name is irrelevant, as is language. Language is merely decorative. Thoughts are like light. I see, I totally agree. I myself also sometimes face the severity of the problems that come with one name that has been given in an earthly demeanor. One name, one face, one body. These are concepts, these are prisons, flesh, blood. They are really small hurdles that mankind, and not just mankind, that the heavenly bodies, and we are one with the heavens, yes. must first overcome before we can even begin to understand ourselves, yeah. and the world and the cosmos in which we, I don't want to say inhabit, in which we are materialized. Ja, auf jeden Fall sehr weise gesprochen, Mr. Sexty. Jetzt ist sehr nett, dass wir gleich schon zu Beginn der Sendung in philosophische Themen verfallen, jedoch würde ich Sie gerne noch mal etwas genauer vorstellen, unseren Hörerinnen und Hörern. Sie sind ein 68er-Kind, kann man sagen. in Jerusalem geboren, im Kloster aufgewachsen in Kathmandu, als Kind des berühmten Begründers der Astropsychologie, Alfred Frankenhauser. Sie haben sehr charmant betitelt, dass sie in der Universität des Lebens, University of Life, studiert haben. Sie malen, sie sind Meister des Blindfold Tarot, ist eine Disziplin erst in dem letzten Jahrzehnt entstanden ist. Und sie leben jetzt in der Schweiz und sind jetzt gänzlich Schriftsteller. May I ask you, Edwin, how did you come from being a painter to the tarot master to now writing books? It's your second book by now. So what made you get into the written philosophy of life? Well, unfortunately, it's a matter. Writing, tarot, painting, these are all symbolic forms of language, communication, telepathy, and word is the most commonly understood, unfortunately, and it's all one art to differentiate between them. I find this really an uncomfortable difference. So writing is just the most commonly understood form in which I present my ideas. And your former book, your first book, your first publication was called... That I wrote down. I've written many books in my mind. I see. But your first book... Movies, operas, as I said, these are all mere facets. The feathers on the wings of a phoenix, and the soul is a phoenix. The soul is a phoenix, liebe Zuhörerinnen. Welche nette Worte uns jetzt schon zu Beginn dieser Sendung hier begleiten mit dem Autor Edwin Sexty. Nun möchte ich jedoch mal auf das momentane Werk zu sprechen kommen von Edwin Sexty, und zwar der transkonjugative Kosmos und der Weg zum Selbst durch angewandte Spiegeltechnik. Nun haben wir hier mehrere Stichwörter im Titel schon, um die es dann auch später im Buch gehen soll. Und zwar haben wir den Kosmos erstmal, mit dem ja jeder als Begriff wahrscheinlich etwas anfangen kann. Was bedeutet für Sie Kosmos? Kosmos, I believe the best way to define cosmos is quite simply with the, it says I am a cosmos, and the cosmos is I. So the cosmos is not how some people define it, the universe, the galaxies all together, something that science always makes the people believe. There is no difference. The divisions that scientists make in their labs are arbitrary. They're numbers, shapes, patterns. These are not real divisions. And ich habe mal in einem Interview gelesen, dass Ihnen die Idee, sich mit dem Kosmos jetzt zu beschäftigen, mit dem Begriff und der Thematik Kosmos, kam Ihnen während einer Tarot-Sitzung, einer der berühmten, wie Sie es zum Besten betrieben haben, die mit verbundenen Augen Tarot-Technik. Wie ist das passiert? It was during a period of isolation. I was barely in contact with this physical realm, barely in touch, and the symbol, the card in this case of the cosmos, a card that is in fact not to be found in any tarot deck in this world or any other, came to me and was followed by a dream, or the card was the dream, or I dreamt of the card. A clear symbol, a burning eye. A burning eye. A burning eye. Nun geht es ja im weitesten um das Ich im Kosmos in Ihrem Buch, jedoch im Titel steckt schon Transkonjugative. Trans... A word of my own imagining. In dem schon quasi steckt, wenn ich jetzt mal frei interpretieren darf, die Übergeordnetheit, darüber hinwegsetzen, über ein Miteinander und die Vielfalt des Miteinander, wenn man denn so will. You can say that, yes. Und dann würde ich vorschlagen, dass wir nun einmal einen Paragraph, einen Abschnitt, ein Gefühl, eine Empfindung aus Ihrem Buch darbieten wollen. Namaste. Der Kosmos und der Mensch. Schon immer eine spannende Beziehung, oder? Alte und neue Religionen haben schon immer gewusst, dass es einen tiefgreifenden Zusammenhang zwischen unseren Emotionen, aber auch den Lebensläufen geben muss. Hier ist doch ein Fakt. So wie wir gereizter, trauriger sind, wenn es regnet, und uns freuen und Energie haben, wenn die Sonne scheint, ist im weiteren, größeren Sinne der Kosmos darüber hinaus für unsere spirituelle Seele verantwortlich. Wir können ihn hören oder ignorieren. Aber irgendwann wird er uns ereilen. Dass wir dem Kosmos eine Stelle in unserem Herzen anbieten müssen, ihm danken und mit ihm kommunizieren lernen müssen. Fangen wir an dieser Stelle aber mal dort an, wie wir Engländer sagen, at the bottom line. Wenn wir in einem Haus wohnen, das Haus in einer Stadt oder an einem Dorf, dies in einem Land, das Land auf einem Kontinent, der Kontinent auf der Erde, die Erde in einem Sonnensystem, das System in einer Galaxie, die Galaxie in einem Universum. Und dann? Ja, dann wissen die sogenannten Wissenschaftler, Schulmediziner und Politiker nämlich nicht mehr weiter. Aber hier ist the thing. Wie kann ich das Haus ignorieren, in dem ich wohne? Die Stadt? Das Haus in der Stadt, in der es steht? Und so weiter. Letztendlich sind wir konfrontiert mit dem Kosmos an unserer Seite. Denn alle vorher genannten Zwischenmedien sind in der Wahrheit nur Ablenkungen. Ablenkungen davon, ich selbst zu sein. Und mit mir und allem direkt in Kontakt zu stehen. Wenn der Mensch sich mittels bestimmter Techniken, an denen meine Kollegen und ich schon seit geraumer Zeit forschen, dieser Kommunikation mächtig machen kann, ist auch dieser Schritt zur irdischen Emanzipation nicht mehr weit hergeholt. Willkommen zurück bei der spirituellen Stunde. Und dies war ein Paragraph aus dem neuen Buch im Trans- konjugativen Kosmos von Edwin Sexty. Ja, Edwin, dieser Paragraph handelte ja hauptsächlich davon, sich zu emanzipieren von den sogenannten Zwischenfaktoren, den Zwischenmedien, die zwischen dem Selbst und dem Kosmos stehen. Wie denken Sie denn, könnte diese Emanzipation, diese Überwindung stattfinden? I think in order to become emancipated from these false ideas that stand between people and understanding, one must first fully engage with the questions. I think most people, and I, not us, other people who I would often refer to as mutes not in the sense of silence, mutes in the sense that they cannot produce understanding or knowledge, are so caught up in these false structures, they don't realize that when I close my eyes, when I place my fingers upon my eyelids, and I move my eyes, I feel the earth rotating. They don't realize that the cosmos, like I said earlier, we are the cosmos, and the cosmos is us. We are not in the cosmos. The cosmos is not outside of us. The emancipation is the understanding that there is no need to become emancipated. One must simply realize that one is emancipated. Und würden Sie dann sagen, dass die Überwindung des Irdischen, der irdischen Zwischenmedien einfach nur eine Reise ins Ich ist? Is it a journey into the inner self rather than a fight on the outside? It is a journey into oneself, and it is a journey through oneself, and it is a journey that one takes alone with oneself. It is a journey that does not travel, and is it a journey that travels beyond the distances that can be measured in miles, in years, in light years even. It is both internal and external. It is a wave and it is a hurricane. And you referred in your last seminar that you held here in Mannheim in, it must have been the year of 2007, 2008, so quite a time ago. If we recognize this calendar to have any validity. In the calendar of our current regime, mind regime. So in your last seminar, you offered people relief via a seemingly easy to understand and easy to practice method, which you called justifiedly the mirror technique. Und diese sogenannte Spiegeltechnik, kann man die denn so einfach begreifen oder vielleicht versuchen Sie es einmal uns mitzuteilen, wie funktioniert diese Spiegeltechnik denn? Well, the mirror technique, and I use the word technique begrudgingly because I think that yet again, the separation between technique and technology is a falsehood. A technology Meditation is a technology. The tarot is a technology. And in this case, the Spiegel technique is also a technology that is something that I have constructed, that I've carefully configured to meet the needs of the muted people. It is quite simply, and I say simply without suggesting anything like simplicity, because it is not simplistic. It is complex and advanced, yet simply beautiful. And the mirror technique is, in essence, when we look into a mirror, we see ourselves, and we see ourselves in the context, but we also see into another dimension where we exist outside of the context, yet also within that context. If a great warrior looks at himself in the blade of a sword, he sees himself in war, in violence, but also in the sunlight and in the world. The Spiegel technique is a glimpse into multiple dimensions, into transcendental planes, the many planes on which we as individuals exist. We are like the rainbow made up of many colors. These colors can be distilled through the use of alchemy, through the use of crystals, in this case a mirror, and we can see ourselves in our constituent parts, and can see that self is not singular. It is a multiplicity. Selfness is a plural. Sie haben gerade angesprochen den Terminus Alchemie. Alchemie ist ja ein oft unverstandenes, aber auch verstandenes, missverstandenes Mittel, sich mit dem Spiritus und den Geistern vertraut und kommunikativ zu machen. Sie haben in Ihrem Buch geschrieben, dass die Alchemie, that the alchemy of the mirror is the soul of the cosmos facing the soul of the individual. Which are, of course, one and the same. And you also said again that it is not really clear physically, dass der Spiegel gerade noch eines der wenigen Phänomene unserer Technologie ist, die wir selbst nicht verstehen können. Es ist nicht klar, wie die Optik des Spiegels tatsächlich funktioniert. Der Mensch weiß, die Chemikalien zu verwenden, jedoch nicht, wie sie letztendlich miteinander konjugieren. Und sie sind der Meinung, dass diese Alchemie, diese unverstandene Technologie, als wären Flugzeuge zum Beispiel, als würde man nicht verstehen, wie ein Flugzeug von der Erde abhebt, so ist der Spiegel. Und wir verstehen nicht, warum wir unser Spiegelbild sehen, weil das eben noch, wie Sie sagten, eines der wenigen ungeklärten Phänomene der sogenannten Wissenschaft ist. It's a mystery that scientists they pretend to explain, and they are also among the muted people scientists. They attempt to explain, but I think me and you both know that their explanations of how a mirror works are simply ludicrous and childishly absurd. So you say that something or someone brought to us the technique of creating a mirror to look into the cosmos soul, and yes, so how do you think that worked? I think that if there is any truth to the scientific explanation of how mirrors work, it is that light plays a part. And as the Bible says, light is the first creation of God, and perhaps the second was the mirror. So up until now, falsely written down in the book of God, even. We are not going to talk about the book of God right now, but this is apparently a similarity. There are many, many... Falsehood is manifold. Also, wir haben gerade gehört, das Statement von Edwin Sexty über seine sogenannte Spiegeltechnik. So one of the very, to bring it down to a very pragmatic level, so the technique is to sit in front of the mirror and ask a question and then tilt the mirror from right to left. Or up and down. And up and down. Rotation is also a slightly more advanced school of the mirror technique, but equally valid, if not more so. And then the question that one has asked is being answered by the reflection giving on the person's face. Yes, I mean, an advanced understanding of the ability to read faces would in these cases yield greater results, but the technology is accessible to anyone, not just economically in terms of cost. I actually produce my own mirrors on bases which can be rotated in order to make the experience easier. These you can buy on my website, but also as a form of interaction, it's quite, I'm hesitant to use the word basic. It's accessible. Okay, so what is the outcome then of the mirror technique? So we talked about how it works now. So you use the mirror. Nirvana. So a person asks the question and then sees the self in the cosmos. You see that there is no cosmos and there is no self. There is only pure energy. And through this energy, you, as you wrote in the book, you hope that people can then, believing people can then find themselves people better life. People can reach a state of enlightenment, nirvana, if you will. They, through this transcendental nirvana, they will gain otherworldly powers, the ability to heal. I myself, I'm a faith healer. The ability to heal, the ability to heal themselves, the ability to manifest transcendentally. Quite simply, to rise above the mud. To rise above the mud. Not just the earth, the mud that is the people. Liebe Hörerin, dies ist eine weiterführende Idee des Edwin Sexty. Sie können diese auch auf unserer Webseite www.halb-vissen.org nachlesen. Jetzt haben wir noch ein Statement, bevor wir in die nächste halbe Stunde sie entlassen von der spirituellen Stunde. Und das letzte Statement, mit dem ich sie jetzt nochmal alleine lassen will, nehmen Sie sich doch bitte einen Zettel und einen Stift. Dieses Statement kommt auch von Edwin Sexty und das besagt: How can you lose yourself when you still love yourself? Nehmen Sie bitte einen Zettel, auf den einen wenn Sie mitmachen möchten, es ist Ihnen freigestellt. Sie können das auch einfach in Ihren Gedanken machen. Nehmen Sie sich doch einen Zettel und teilen Sie ihn in zwei. Schreiben Sie auf den einen die Antwort, die negativ klingen würde zu dieser Frage. How can you lose love yourself when you still love yourself? Und schreiben Sie auf den anderen Zettel eben die sogenannte positive Antwort. Nun nehmen Sie diesen Zettel und legen Sie diese beiden Zettel auf den Fußboden. Gehen Sie mit dem Bein, Sie vertauschen die Zettel nicht, welcher ist. Sie gehen mit dem Bein jeweils auf den einen Zettel. Stellen Sie sich mit einem Bein auf den einen Zettel. Sie wissen nicht, welcher er ist, der positive oder der negative. Und fühlen Sie, ob es der positive und der negative ist. Gehen Sie auf den anderen, fühlen Sie noch einmal. Gehen Sie wieder auf den anderen, fühlen Sie noch einmal. Und dann schauen Sie darunter. Und dann sehen Sie, was die Wahrheit Ihnen bietet. Und damit möchte ich Sie nochmal entlassen. Wir hören uns gleich wieder in der nächsten halben Stunde der spirituellen Stunde mit Gabi Fichte an der Moderation und dem Autoren Edwin Sexty. Die spirituelle Stunde. Eine Sendung mit Gabi Fichte. Wer sind wir? Wo waren wir einst? Irrfahrten in das Unbekannte und das Bekannte. Der Geist eins mit der Seele in spiritueller Verbundenheit. Auftritt einer Nachwuchshoffnung der internationalen Esoterikszene. Selten hat jemand mit so wenig Aufwand so viel Verzückung entfacht. Wirkung soll allein der gebende Blick entfalten. Und die Wirkung ist nicht zu übersehen. Auch das Bewusstsein kann betroffen sein. Das ist so ein Kribbeln durch den ganzen Körper, manchmal auch ein leichtes Wanken. Und ich sehe dann auch diese Aura, die von ihm ausgeht. Ein absolutes Strahlen, ein weißes Licht um ihn herum. Der erste Gedanke war Jesus gleich. Also er hat für mich so eine Art wie, ich weiß nicht, wie Jesus. Und dadurch, dass sich dann die Energie auf ein Level anhebt von allen, wird man praktisch so losgelöst von dem ganzen Alltäglichen und widmet sich so der allgemeinen Existenz zu, so habe ich es jetzt verstanden, und verbindet sich in dieser schneller fließenden positiven Energie. Und das ist eigentlich alles, was er macht mit seinem Blick. In Böblingen sorgt der Glaube an die visuelle Kraft für spirituelle Akkordarbeit. Wer kommt, um den gebenden Blick zu nehmen, bringt Blumen mit, sozusagen als Dank im Voraus. Das, was er während dieser Begegnung tut, ist nichts anderes, als dass er sie sozusagen symbolisch mit seinem Blick, mit dieser Ruhe, mit dieser Harmonie und mit dieser Ausgeglichenheit umarmt. So viel ist es. Und so wenig ist es. So soll der gebende Blick sogar in Abwesenheit wirken. Meine Patenkinder und meine beiden Töchter, die dürfen hier noch nicht mit rein, weil sie noch keine 18 sind. Und die Energie geht ja auch auf die dann über, auch wenn sie nicht mit hier sein können. Glauben Sie das? Ja, ich weiß es. Meine Tochter war letztes Mal nicht dabei und sie hat zu Hause, wir wohnen in der Nähe von Nürnberg, gesagt, sie hat die Energie daheim gespürt, sie konnte nicht mehr schlafen früh und es war toll. In der Begegnung mit seinem Blick das weiterbekommen. Aber in der Vergangenheit hat man diese daraus Filme gedreht. Ja, willkommen zurück im Studio bei der spirituellen Stunde mit Moderatorin Gabi Fichte und live im Studio Autor, Maler, Blindfold-Tarotmeister Edwin Sexty. Und wir haben gerade einen Beitrag gehört über die letzten Seminare des Edwin Sexty, Live-Auftritte, Meinungen der Zuhörer, Zuschauer und eben über den Blick in den Spiegel, die Spiegeltechnik. Edwin, was kommt als nächstes? Welches Buch werden Sie als nächstes schreiben? The next book that I write may, to say write, it's really transcribing the voices that I've already, the multifaceted experiences I've lived through in this life and others, the books I've already written, the prayers, the thoughts, the rituals. I may perhaps transcribe some of these ideas into a form that will then be presented as a book. I find a book slightly restricting, a restrictive way to describe my work. But the question makes me uncomfortable. Sollten wir dann eher die Frage stellen, was beschäftigt den Edwin Sexty momentan? At the moment, I've been experiencing through an advanced, a very advanced version of the Spiegel technique, not only an understanding of myself as I now am, but of the many lives that I've previously lived. The soul, as I earlier mentioned, is like a phoenix rising from the ashes of its own fire. I'm exploring my past life experiences, and I have to admit also future lives. Life is much more like the tree. It is non-linear. There are both roots and branches. It reaches out into the heavens and into the earth. That is what's occupying my time, although I don't experience it in such a linear form as time, but that is what I spend my hours doing, as well as promoting not just my books, which are all available on my website or through my publishing house, Edwin Sexty Publishings, but also, as I earlier mentioned, some of the other tools and implements and technologies available through these websites and also through certain retailers. Yes. Ich habe mir hier ein paar Notizen gemacht. Und zwar Susanne Hühn, Autorin des Kurses in Selbstliebe und finde deine wahren Herzensimpulse, hat einmal gesagt, sich selbst spüren. Wenn sie sich selbst nicht spüren, nehmen sie bewusst Kontakt mit sich selbst auf. Would you say that feeling yourself, feeling oneself is a technique? Or is it inherent and it's just buried by the earthly misdemeanors that one is inherited by? I think that the tools of contemporary society and perhaps most of the societies that have come before this society hide oneself from oneself, and the feeling of feeling oneself, of having oneself in one's own grip, is a simply transcendental feeling. What was the most crucial moment for you in your life that made you contemplate and enlightened about the spirit? Well, unlike many people, I remember my own birth. Since my own birth, I've been aware of the spiritual nature of myself and of all people to some, or mostly a lesser degree. And I suppose from the very beginning, from this spiritual awakening, both literally and metaphorically, I've been aware of the fact that most people live inside a box, and that I look upon that box, and I see it for a box. Yes, yes. Das ist genau das Thema, worüber wir oft hier gesprochen haben, nämlich genau das Problem, dass die meisten Menschen niemals geboren wurden. Sie haben immer in einer Fantasiewelt der Existenz gelebt, bis sie eben dann geboren wurden. Das medizinhistorische Geborenwerden wurde niemals so definiert, wie wir es heute in der Lehre der spiritualen Befreiung erkennen können. Edwin, it is very nice to have you here today in the studio as the champion of the modern literature about the Enlightenment through the spiritual Spiegel technique, which you inherited by the spirits and formulated the first time. But one more question. Yes, Gabi. How can you inform, what would be your advice to the earthlings who don't want to go deep into the matter, who want to keep ignoring? How would you connect with them in a couple of words? How to live their lives in happiness? Awaken, my children. Thank you. Vielen Dank, Edwin Sexty, nun einmal. Jetzt wird noch ein Paragraph selbst von ihm gelesen. Und danach werde ich mich nochmal verabschieden, aber nun zunächst noch einmal der Paragraph über spirituelle Ansammlung des Materiellen, Immateriellen im Geiste. Bitte schön. Namaste. Aura of violence. Aries rises. To look into the rippling surface of a river is to see yourself as one within nature. That is the one that is not you. The doppelganger, the stranger. We are all the thousand-armed of Alakatetra. The mirror is the key to glimpsing this true self, this many-faced I, you, we, this mirrored cosmos of oneness. Om Mani Padme Sid Guru Om. Om Sid Guru Padme Om. Om Mani Padme Sid Guru Om. Om Sid Guru Padme Om. Om Sid Padme Guru Om. Om Mani Padme Sid Guru Om. Om Sid Guru Padme Om. Om Mani Padme Sidguru Om Om Om Sidguru Padme Om Om Sidpadme Guru Om Om Mani Padme Sidguru Om Om Om Sidguru Padme Om Om Om Mani Padme Sidguru Om Om Om Sidguru Padme Om Om Sidpadme Guru Om Om Om Mani Padme Sidguru Om Om Om Sidguru Padme Om Om Om Mani Padme Sidguru Om Om Om Sidguru Padme Om Om Sidpadme Guru Om Om Ja, meine Damen und Herren, Zuhörerinnen und Zuhörer, Seelen und Seelenlose dieser Welt. Mein Name ist Gabi Fichte und ich möchte mich heute nochmal für unser Autorengespräch mit Edwin Sexty bedanken. Ich hoffe, es hat Ihnen etwas mit auf den Weg gegeben und ich hoffe, dass Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind und natürlich auch Edwin und seine Bücher, seine Vorträge, seine Malereien weiter verfolgen. Edwin, ich bedanke mich bei Ihnen. Thank you very much for joining me today in the studio. Thank you, Gabi. It was a pleasure as always. I look forward to working with you again. Thank you. Namaste. Edwin. Namaste, Gabi. Since it benefits the wise to know all things in advance, of this you must not remain ignorant. A time will come when it will appear that the Egyptians had paid respect to divinity with faithful mind and painstaking reverence to no purpose. All their holy worship will be disappointed and perish without effect, for divinity will return from earth to heaven and Egypt will be abandoned. The land that was the seat of reverence will be widowed by the powers and left destitute of their presence. Und es ist immer dann die Frage, wie passt das zusammen? Wie passt die Wahrnehmung und das Fühlen zusammen, das Denken und das Fühlen, ja, das Selbstbewusstsein und das, was man so erinnert oder nicht erinnert? Das muss ja alles, ja, das sieht man schon, was für ein komplexes Ding, sage ich mal, unsere Psyche eigentlich ist, ja, dass es aus so vielen Einzelbausteinen besteht. Und immer wenn was aus Einzelbausteinen besteht, dann muss das irgendwie zusammenpassen. Oder andersrum gesagt, das kann auch auseinanderfallen. Frustration, Discouragement and Depression mean you are working against yourself.